Kundgabe 1748. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.12.1940. Geistige Wende. Bekennen Jesu Christi. Es hat die Welt eine Zeitenwende zu erwarten, die außergewöhnlich bedeutsam ist. Denn es steigt das gute Geistige zur Erde hernieder und bringt eine gewaltige Umwälzung des Denkens zustande durch außergewöhnliche Vorkommnisse, die dem Willen Gottes entsprechen. Der Kampf der verschiedenen Geistesrichtungen wird so gewaltige Ausmaße annehmen, und es wird dies eine Trennung derer, die für und wider Gott streiten, zur Folge haben. Es sind keine besonderen Merkmale, die dieser Zeit vorangehen. Es wird nur der Mensch des Öfteren hingewiesen werden auf überirdische Dinge. Er wird gewissermaßen zum Nachdenken darüber angeregt werden und also veranlasst, Stellung zu nehmen zu Fragen, die abseits des Irdischen liegen. Und er wird nun sich dieser oder jener Geistesrichtung anschließen und ein Kämpfer für seine Anschauung werden. Und so beginnt eine neue Zeit. Eine Zeit, wo Helligkeit des Geistes einerseits und tiefste geistige Dunkelheit andererseits die Menschen scheiden wird voneinander. Eine Zeit, wo das geistige Streben der einen sich deutlich bemerkbar macht an ihrer Einstellung zu irdischem Gut, dass der nur weltlich gesinnte Mensch zu vermehren sucht mit allem Eifer, das aber verachtet wird von jenen. Und nun erlebt die Menschheit eine Umgestaltung des Denkens. Es wird die geistige Welt sich verkörpern in den Gott zugewandten Menschen, und es werden diese hell und klar zu schauen vermögen und mit vollster Überzeugung eintreten für das, was ihnen diese geistige Welt vermittelt. Doch sie werden sich die geistige Freiheit erkämpfen müssen. Was für Gott ist, ist geächtet und ständiger Bedrohung ausgesetzt. Denn es sind die Gottlosen in der Überzahl, und ihre Macht ist groß, da sie große Unterstützung finden von Seiten der herrschenden Gewalt. Und dennoch wird das gute Geistige siegen, denn dessen Kraft ist groß, weil die Liebe seine Waffe ist. Die neue Zeit soll geistigen Fortschritt bringen. Es soll die Seele große Vorteile aus ihr ziehen. Es soll die Menschheit der Wahrheit zugänglicher sein und sich mehr von der Liebe lenken lassen. Es soll ein bewusstes Streben zu Gott die Menschen kennzeichnen, die den geistigen Kräften Macht über sich einräumen. Es soll ein friedvoller Zustand die Menschen beglücken, trotz äußerer Bedrückung und scheinbarer Hindernisse. Denn es wissen diese Menschen, dass sie recht wandeln, und daher fühlen sie sich sicher und wohlgeborgen im göttlichen Schutz und achten der Anfeindungen menschlicherseits weniger. Sie sind stark im Glauben, zuversichtlich in der Hoffnung und mächtig in der Liebe. Und an dieser richten sich auch jene auf, die noch im Zweifel stehen. Denn der tiefe, lebendige Glaube überzeugt mehr, als vieles Reden es vermag. Einstens rang Jesus auf Erden um die Seelen, und auch damals setzte eine Zeit geistigen Ringens ein. Auch damals standen die Menschen vor einer Entscheidung, sich für oder gegen Christus zu bekennen. Ebenso wird auch diesmal die Frage entscheidend sein. Auch nun wird sich der Mensch entscheiden müssen, ob er Jesus Christus anerkennt und sich also zu ihm bekennt vor aller Welt, oder ob er ihn ablehnt. Und wieder wird die Beantwortung dieser Frage seine Höherentwicklung bestimmen. Denn nur, der ihn bekennt, wird aus seinem Erdenleben Nutzen ziehen für die Seele. Und wieder muss das göttliche Wort verbreitet werden. Es müssen wieder eifrige Jünger das Evangelium hinaustragen in alle Welt. Und es muss eine unvorstellbare Arbeit einsetzen zuvor, dass diese Jünger unterwiesen werden auf dass sie recht lehren nach göttlichem Willen. Und das sind schon die Zeichen der kommenden neuen Zeit, dass unmittelbar aus der Höhe diese göttliche Lehre zu den Menschen kommt, dass also die Lehre Christi ihnen wieder so unverbildet dargereicht wird, wie es zu Jesu Zeiten auf Erden war, begleitet von Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen. Denn auch die kommende Zeit wird Wunder bringen, aus denen der göttliche Wille erkennbar sprechen wird. Doch erklärlich werden diese Wunder nur denen sein, die schon des Geistes Wirken an sich erfahren haben und die daher sich immer inniger an Jesus Christus anschließen und ihn bekennen vor aller Welt. Amen.